Lektion 6, Übung D. A. Rechts. Bitte rechts oben einschalten. Entfernung. Die Entfernung beträgt 100 Kilometer. Einkaufszettel. Hast du keinen Einkaufszettel? Lebensmittel. Wo gibt es hier Lebensmittel? Nimmst du? Nimmst du den Zug? 12. Es ist 12 Uhr. Danke.